Foto geben von den paar Plakaten. Bist so schön, jeder will ein Foto von dir haben. Foto geben in den vollen Kakao. Es ist ein schönes Gefühl, so begehrt zu sein. Du träumst von besserem Leben, für das es sich lohnt zu leben. Du versuchst wirklich fest zu machen aus deinem Traum. Du willst was tun und nicht nur reden, sonst wäre dein ganzes Träumen vergebens gewesen. Foto geben auf den Pfad des Plakaten. Bist so schön, jeder will ein Foto von dir haben. Foto gehen in den Polkartei. Es ist ein schönes Gefühl, so begehrt zu sein. Bist bereit und runter zum Schlag gegen den Staat. Es ist im System und seine Ordnung, was du nicht magst. Bist bereit loszuschlagen, mit der Knarre in der Hand wirst du es nun wagen. Bist so schön, jeder will ein Foto von dir haben. Foto gehen in den Volkskartei. Es ist ein schönes Gefühl, so begehrt zu sein. Bitte hört man von deinen Taten, doch du bist verkannt. Man sucht dich rein, ja, mit Plakaten an der Wand. Sie nennen dich Terrorist, denn sie wissen nicht, was du in Wirklichkeit bist. Foto gehen von den Plakaten. Bist so schön, jeder will ein Foto von dir haben. Foto gehen in den Volkskartei. Es ist ein schönes Gefühl, so begehrt zu sein. Foto gehen, Foto gehen, Foto gehen, Foto gehen, Foto gehen von den Pfad des Plakaten. Bist so schön, jeder will ein Foto von dir haben. Foto gehen in den Volkskartei. Es ist ein schönes Gefühl, so begehrt zu sein.